Die Sonderberichterstatterin für das Recht der Behinderten des UNO-Menschenrechtsrates, Catalina de Bandas Aguilar und ihre Begleitung besichtigten die Kinderklinik Ongdu, den Palast der Wissenschaft und Technologie, das Rehabilitationszentrum für behinderte Kinder Koreas, das Rehabilitationszentrum Munsu und weitere Orte.